Father in heaven, thank you for this evening. Vater im Himmel, danke für diesen Abend. And bless this message, we pray. Segne diese Botschaft. In Jesus' name. Darum beten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, tonight turn to Colossians chapter 3. Kolosser 3. Fangen wir mit Kolosser 3 an. Our theme on Wednesdays has been relationships. Unser Mittwochsthema war Beziehungen. And I want to talk about something I've never really talked about before. Und ich möchte über etwas sprechen, worüber ich noch vorher noch nie gesprochen habe. And it came in light of a conversation we had yesterday. Im Lichte einer Konversation, die ich gestern gehabt habe. And suddenly I got insight on it. Und plötzlich hatte ich auch Einsicht. And it's the subject of justice and fairness. Das Thema Fairness und Gerechtigkeit. I don't know. Gerechtigkeit und Fairness. What can you use for the German word fairness? Fairness right. Lässt sich gut übersetzen. It's two different Greek words. Sind im Griechischen zwei verschiedene the Worte. The word justice is from the word dikaios. Dikaios. Also das Justice kommt aus dem griechischen dikaios. Same word for righteousness. Dasselbe Wort wird auch für Gerechtigkeit and the word verwendet. Fairness is isos. Fairness or isitis. Isitis im Griechischen. Yeah. And we find it in Colossians 4:1. Kolosser 4:1, bitte schön. It says, "Masters, grant to your slaves justice and fairness." Ihr Herren, gewährt euren Knechten das, was recht und billig ist. Knowing that you too have a master in heaven. Da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. There's nothing that will destroy relationships more than the subject of fairness. Nichts kann Beziehungen mehr zerstören als das Thema Fairness. Nothing more can destroy a vision than the subject of fairness. Dieses Thema kann auch nichts mehr kann auch eine Vision zerstören. An organization. Organisation. A church. Gemeinde. If people have the sense that something is unfair. Wenn Leute das Gefühl haben, dass etwas nicht fair läuft, there's trouble. Dann gibt es Schwierigkeiten. But even if we have the ultimate situation, selbst wenn wir jetzt die extreme Situation haben, the ultimate, the best, die beste yeah. Situation, ja. And we have the best people, wir haben die besten Leute, with the best knowledge, mit dem besten Wissen, with the best motives, schönsten Motiven, is it really possible to be perfectly fair? Ist es möglich, perfekt fair zu sein? I don't think so. Ich glaube nicht. There's always going to be a bit of unfairness somewhere. Irgendwo wird doch ein Schatten der Unfairness sein. If we are counting unfairness. Wenn wir das Unfaire rechnen oder zählen. Now, let's say this, the difference between justice and fairness. Der Unterschied zwischen Gerechtigkeit und Fairness. Ties right into last week's message and the week before. Lässt sich sehr vereinbaren mit der Botschaft vom letzten Sonntag. Justice comes from formal authority. Gerechtigkeit kommt von der formellen Autorität. And fairness comes from moral authority. Die Fairness kommt aber von der moralischen Autorität. Justice is a legal right. Gerechtigkeit ist, was legal zusteht. And fairness is an ethical right. Fairness ist ein ethisches Recht. Now, if you can think of a quadrant, wenn man sich jetzt einen Quadranten, wenn man sich jetzt vorstellt, eine Fläche in vier Quadrate aufgeteilt. In your mind, make an X. Mach jetzt ebenso ein Kreuz in deinem. And you have four squares. Das trennt den Raum in vier Abteilungen. So we have one square. Jetzt haben wir eine Abteilung. Justice and fairness. Gerechtigkeit und Fairness. Another square. Ein anderes. Justice and unfairness. Gerechtigkeit und Unfairness. Another square. Unfairness and justice. Das Unfaire und die Gerechtigkeit. And the last one. Und das vierte. Injustice and unfairness. Unfair und Ungerechtigkeit. I think you're going down the highway. Wenn du jetzt auf der Autobahn fährst. And the speed limit, or you're going down a road. Speed limit is 50 kilometers per hour. Die Geschwindigkeit sind 50, das Limit ist 50 km/h. And you're going 51. Du gehst mit 51, du fährst 51. The police officer pulls you over. Ein Polizist hält dich an. And he gives you a ticket. Und bestraft dich. Was that just? Ist das gerecht? Yes, absolutely just. Ja. Was it fair? War es fair? Absolutely not. Absolut nein. Was not fair. War nicht fair. Because even he goes over the speed. Everyone, it's not. Weil auch er ja sich nicht an das Tempo so genau hält. The speed limits have been adjusted. Die Geschwindigkeitsbeschränkungen wurden angepasst. To include fairness. Um Raum für Fairness zu lassen. That means they are lowered. Sie sind niedriger. So that you have a little bit of play there. Um dir eine Marge zu lassen, einen Spielraum. And the police know that. Die Polizei weiß das auch. So normally they would never give you a ticket for going 51 and a 50, never. Normalerweise würdest du für 51 bei 50 nie jetzt ein Strafzettel kriegen. They might give you one for 58, 59, maybe. Bei 58, 59 vielleicht. But normally over 10. Aber erst wenn es jenseits von mehr als 10 ist. And it would be unfair to get a ticket for 51. Also für 51 wäre es nicht fair. Because they know that. Das wissen sie. But it still would be just. Doch wäre es gerecht, streng Now, genommen. Can you think of a situation that would be fair but unjust? Kannst du dir jetzt ein Beispiel ausdenken, das jetzt fair wäre, aber ungerecht? It's fair, but it's not just. Fair, aber nicht gerecht. What about if in a situation where you were starving? Sagen wir, du hungerst. And there was a field. Und da wäre ein Feld. And your children were about to die. Deine Kinder, die sterben bald. Would it be fair if I walked into that field? Wäre es fair, in dieses Feld hineinzugehen? And took a few strawberries to keep my child from dying. Und pflück mir dort ein paar Erdbeeren, um meine Kinder vor dem Hungertod zu retten. Would it be fair? Wäre es fair? Be fair. Ja. Would it be just? Wäre es gerecht? No. Because I'm stealing 5 strawberries. Weil ich habe 5 Erdbeeren gestohlen. Es wäre nicht gerecht. Would be fair. Aber es wäre fair. And I would imagine that criminals. Ich könnte mir vorstellen, dass Kriminelle make a play on this right here. Genau damit spielen. No, it's fair. Es ist fair. It's absolutely not just, but it's fair. Es ist nicht gerecht, aber es ist that fair. That guy has all the money. Der da hat das ganze he Geld. Does not need his money. Der braucht sein Geld Neither nicht. Does he use his money. Er benutzt es ja gar nicht. And I Doch ich. Have the wisdom to use that money. Ich weiß aber, ich habe die Weisheit, wie ich dieses Geld einsetzen so you're kann. Walking down the street, du gehst jetzt auf der Straße. Or you get into a taxi, steigst in ein Taxi in New York City, ein. In New York City. And you jump in the back and suddenly you see this briefcase. Steigst hinten ein, siehst einen Koffer. And you open it up. Öffnest ihn. And you see this money in there. Und da ist viel Geld. American passport. Amerikanischer Pass. With about $500 in it. $500 noch dazu. And the taxi driver is from Mexico. Der Taxifahrer ist aus Mexiko. And he says. Und er sagt. This is fair. Das ist fair. It's totally fair. Das ist absolut fair. This guy does. This will not make a difference in his life. But it will in my family's life. In meiner Familie einen Unterschied machen, aber für den würde das, dem, der That's spürt es nicht. How he's thinking. So denkt er. Is it just? Ist es gerecht? No. Nein. Because it's illegal. Weil es illegal ist. And so we have formal authority and ethical authority. Wir haben formelle Autorität und ethische Autorität. Now, I had a situation recently where I was working on my apartment. Ich habe in meiner Wohnung erst da unlängst gearbeitet. Da war eine Situation. And as I was measuring the kitchen. Und als ich die Küche ausgemessen habe. To put a new kitchen in. Um eben die neue Küche hineinzuinstallieren. And the neighbor came over. Da kam ein Nachbar. And she said to me. Eine Nachbarin. Before you put your new kitchen in, can you build a soundproof wall? Sie sagte, bevor du die Küche hineinsetzt, kannst oder hineinbaust, kannst du eine schalldichte Mauer vorher bauen. Because my bedroom is right there. Weil mein Schlafzimmer ist gleich daneben. And we hear everything. Und wir hören alles. And I said sure. Ich sagte ja. So as I was working on this, I was getting voices from people. You know? Arbeitete, hörte ich Stimmen von Leuten. It is not just. Es ist nicht gerecht. It's not because my legal right says that she has to soundproof her side. Weil vom Gesetz her müsste sie sich schallmäßig abdichten. So justice would say, look, Gerechtigkeit that's your problem. Würde sagen, würde das Problem auf sie hinüberschieben. It's not my problem. Und nicht bei mir lassen. But in saying that, I will now produce a problem. Aber wenn ich das sage, erzeuge ich ein Problem. Two neighbors who don't like me. Zwei Nachbarn, bei denen ich unbeliebt bin. What is fair? Was ist fair? Our home is a Baustelle. It's a what in English would you call that? construction site. Unser Heim ist eine Baustelle. It's a construction site. Eine Baustelle. There's dust everywhere. Überall Staub. Right? So what's fair? Also was ist fair? Okay, I will insulate my side. Ich werde meine Seite also abdichten. Since it will be much, much easier. Weil es viel leichter sein wird. And we will solve the problem. Und so schaffen wir das Problem aus der Welt. And I also had another problem. Außerdem hatte ich noch ein Problem. My pipes were small and they were very squeaky. Meine Rohre, die waren klein und die waren laut. When you turn the water on, it goes. Also das heißt, wenn man das Wasser aufbringt, fangen sie zum Pfeifen an. Fangen zum Pfeifen Now an. Someone said, that's not your problem, Pastor Rob. Das ist doch nicht dein Problem, that's Pastor Rob. That's her problem. Das ist ihres. Okay. Gut. But what's ethical? Was ist ethisch? What's fair? Was ist fair? So what I did is I me and Vasily the plumber. Also ich und Vasily der Installateur. He said, let's rip the pipes out. Sagte, reiß man diese raus, and diese. We'll change them and we'll solve the problem in one die day. Leitungen und das machen wir an Tag, machen wir das wieder gut. I ripped the everything was finished. Alles war schon komplettiert. And all of a sudden we're ripping tile, rip the bathtub out, everything's coming out. Und dann haben wir die Badewanne wieder rausgerissen, wieder die Kacheln runter und so weiter. And someone said, Pastor Rob, this is not your responsibility. The law protects you. Pastor Rob, das ist nicht dein Café. Das Gesetz schützt dich davor. Yeah. Justice would say, you take care of it. Gerechtigkeit würde sagen, es ist dein Problem. But ethics would say, I have the advantage on this side. Doch Ethik würde sagen, ich kann es aber leichter mich schützen oder ich kann leichter dazu beitragen wie sie. And then someone said to me, dann sagte jemand, to be fair, fair zu let sein. Her pay for the material. Lass sie für das Material zahlen. And I do the work. Und ich arbeite. Only one problem. Doch, da gab es ein Problem. It's not fair to me. Das ist nicht fair für mich. Do you know why? Und ich werde sagen, warum? Because the material cost about 200 euro. Das Material kostet ja ungefähr 200 Euro. And I'm putting about 80 hours of work in. Ich gebe da 80, investiere 80 Arbeitsstunden. She would have to give me about 1,000 or 2,000 euro. Das heißt, das würde ausmachen 1,000, je nachdem ist sogar 2,000 fair. Euro. Das wäre fair. And just paying for the material would make it unfair for me. Why? Wenn nur für das Material zahlen, da würde ich, für mich wäre das nicht fair. Because suddenly it would come back to justice. Weil sonst sind wir wieder auf der Ebene der Gerechtigkeit. What if there's a problem again? Wenn wieder, was ist, wenn wieder ein Problem hey, auftaucht? I still can't sleep. Ich kann noch immer nicht schlafen. I hear the pipes. Ich höre noch immer den Wasserhahn that I paid laufen, for. Für die ich bezahlt so habe. We still have a problem. Es ist noch immer unser Problem. And through foresight I could see this, you know? In weiser Voraussicht konnte ich das so schon sehen. I said no. I will take care of my side, I will pay for my material. So sagte ich, nein, ich kümmere mich um mein Material und kümmere mich um and meine Seite. And I will do the very best thing I can do to be fair. Und ich werde das Beste tun, um fair zu sein. And beyond fair. Und vielleicht sogar I'll darüber change hinaus. The pipes, we'll redirect the pipes. Wir werden die Leitungen werden wir verändern, werden we sie neu umlegen. Insulate the wall. Werden die Mauer neu verschalen. I will spend about 300 or 400 euro. Ich werde 300 bis 400 Euro ausgeben. And after that, doch danach. Justice will protect me. Dann wird die Gerechtigkeit mich schützen. I have done my ethical duty. Ich habe meine ethische Pflicht getan. And for the next 40 years, I don't want to hear a knock at the door. Und ich will in den nächsten 40 Jahren nichts hören an meiner Tür, keinen Klopfer, weil then we will talk justice. Dann sprechen wir dann über die Gesetze. We have already talked fairness. Wir haben nämlich schon die Fairness schon abbehandelt. I didn't want to live for the next 40 years in that apartment. Ich will jetzt nicht in den nächsten 40 Jahren dort leben in der Wohnung. Having someone come over just waiting for the moment where they knock on the door. Dass jemand nur wartet, bei mir anzuklopfen. You know, since we paid for the material, da wir ja fürs Material bezahlt haben, it's not quite what it should be. Es ist nicht so leise wie sein soll. So what can we do? Was können wir tun? I don't want to do anything. Gar nichts. I mean, I've done my part. Ich habe alles getan. I paid for the material. Aber ich habe fürs Material bezahlt. So what's just? Was ist gerecht? I tell you what just is. The law protects me. Das Gesetz beschützt mich. But you see, then it's like all this nonsense. Und dann geht das wirklich los, dieser Unsinn. So in our relationship to one another. In den Beziehungen untereinander. Like what is just and what is fair? Was ist gerecht, was ist fair? Can we always function in what is fair? Können wir nur in der Fairness operieren? Let's think of the cross. Denken wir an das Kreuz. Was it just for Jesus of Nazareth to be nailed on the cross? War das gerecht, dass Jesus ans Kreuz genagelt wurde? Was it justice or injustice? War das Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit? Total injustice. Völlige Ungerechtigkeit. From a natural point of view. Vom natürlichen Gesichtspunkt. Was it fair? War es fair? Completely unfair. Und unfair, völlig unfair. Now from God's point of view, as the Lamb of God who takes away the sin of the world. Doch von Gottes Sicht, als das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, just war es gerecht, to have Jesus nailed to the cross Jesus in order to save us. Ans Kreuz nageln zu lassen, um uns zu retten. Absolutely just. Absolut gerecht. Was it fair? War es fair? Absolutely not. Nein. Was not fair to him. Es war nicht fair. But it was just. Aber es war gerecht. And now I want you to look at a verse. This is going to blow you away. Jetzt möchte ich wirklich einen Vers. Philippians chapter 2. Philipper 2, der wirklich euch sehr überraschen wird. Have this verse 5. Philipper 2, Vers 5. Have this attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Who, although he existed in the form of God, der, als er in der Gestalt Gottes war, did not regard equality with God a thing to be grasped. Es nicht wie einen Raub festhielt. Do you know what that word equality means? Wisst ihr, was Gleichheit bedeutet? It means fairness. Fairness. Means he did not regard fairness. Er hat die Fairness as a thing to be grasped. Nicht erachtet als etwas, auf das man pochen muss. Does that blow you away or what? Überrascht euch das? Same word. Das gleiche Wort. Colossians 4:1. Wie in Kolosser 4:1. He did not grasp fairness as something to be held on. Er hat nicht auf die Fairness bestanden. It was completely unfair of him to be nailed on the cross. Nein, im Gegenteil, es war völlig unfair, dass er ans Kreuz genagelt wurde. But what motivated him? Doch was motivierte ihn? To not count fairness. Die Fairness zu missachten. On a natural level. Natürlich gesehen. Let's read on. Lesen wir weiter. He did not count fairness, but verse 7, but emptied himself. Sondern er entäußerte sich selbst. Taking the form of a bondservant. Verse 7, chapter 2. But emptied himself, taking the form of a bondservant. Nahm die Gestalt eines Knechtes an. And being made in the likeness of men. Und wurde wie die Menschen. Was it fair that Jesus would have to become a man? War es fair, dass Jesus ein Mensch werden musste? Why didn't the Holy Spirit become a man? Warum ist nicht der Heilige Geist ein Mensch geworden? Oder der Vater? I'm not going to become a man. That's not fair. Ich werde nicht jetzt ein Mensch werden. Das ist nicht fair. I mean, come on. Bathrooms and boogers in your nose and feeling sick and all that kind of stuff. Dass man vielleicht Krankheiten hat, dass man aufs Klo muss, dass man die Nase bohren muss. And then we got to eat that stuff down there. Und all das? Thank you. We got to eat that stuff. We got to eat those animals and. Oh, und dann müssen wir auch alle diese Tiere essen. Flesh and blood and all that. Fleisch und Blut und all das. Breathing air and oh my goodness, come on. This Luft atmen. It's not fair. Das ist nicht fair. But look in verse 8, being found in the appearance as a man, he humbled himself. Und in verse 8. Vers 8, in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. By becoming obedient to the point of death. Even death on a cross. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Was it fair? War das fair? It was not fair. Es war nicht fair. And for many of us, situations are not fair. Für viele von uns sind Situationen nicht fair. How come he was born in that country and I was born in this country? Zum Beispiel, wieso wurde der in dem Land geboren und ich in dem? Is it just? Ist es gerecht? Yes. Gerecht, ja. Is it fair? Fair? No. Nein. How come his parents are rich and my parents were poor? Wieso stammt er von reichen Eltern ab, ich von armen? Is it just? Ist es gerecht? Yeah. Gerecht, ja. Is it fair? No. Fair, nein. How come the children in Africa are starving? Wieso hungern die Kinder in Afrika? Is it just? Ist es gerecht? No. Nein. It's not even just. Ist nicht einmal gerecht. Right? It's amazing how dictators are protected by a justice system that's unjust. Es ist interessant, wie Diktatoren beschützt sind durch ein Gerechtigkeitssystem, das völlig ungerecht ist. It's not just, neither is it fair. Weder gerecht noch fair. But there are many things that are just. Das sind viele Dinge, die sind gerecht. but are not fair. Aber nicht fair. How come I'm not as beautiful as that person? Wieso schaue ich nicht so gut aus wie diese andere Person? Is es gerecht? What are you going to say? It's not. Is it injustice? Ist es ungerecht? You were created in the image of God, just like anybody else. Du bist im Abbild Gottes geschaffen, so wie jeder andere. Is it fair? Ist es fair? I don't know. Ich weiß es nicht. Some people would say it's not fair. Manche Leute würden sagen, es ist nicht fair. Yeah. Okay. We face this in all our relationships. In all unseren Beziehungen werden wir damit konfrontiert. Fair. Es ist nicht fair. Okay. But what is the releasing principle here? Welches Prinzip ist so befreiend? Philippians, same chapter, chapter 2, verse 9. Darin. And here it is. Hier ist es. The God factor. Der Faktor Gott. For this reason also, darum hat ihn Gott auch, God highly exalted him. Über alle Maßen erhöht. See, God is going to make everything fair in the end. Gott wird am Ende alles fair machen. And I can be in a situation, ich kann in einer Situation sein, and I don't know people's motives. Ich kenne die Motive von Leuten nicht. Is this person being fair to me or not? Ist der fair zu mir oder nicht? I don't know. I don't think so. Ich glaube nicht. But maybe you are accusing someone who is fair. Vielleicht klagst du aber gerade wenn an der doch fair ist. You are unjustly accusing them. Und du tust ihm ungerechterweise anklagen. Because maybe their motives are right. Weil denen seine Motive, so seine Motive it's sind as fair in as they can make it. Und jemand anderer macht es so fair, wie er es nur kann. But maybe it's not. Vielleicht ist es nicht. So how do we solve this problem? Wie lösen wir das Problem? Maybe we've got 25 people working together. Let's make it fair. Schließen wir uns zusammen, 24 Leute, und versuchen wir jetzt, dass es fair zu machen. Is it ever going to be fair? Wird es je fair sein? Perfectly fair. Perfekt fair. Not outside of God. Nicht außerhalb von but Gott. But inside of God. Doch in Gott. It can be absolutely and beyond fair. Kann es absolut und jenseits aller Fairness sein? Because the Lord is looking to the person who looks to Him. Weil der Herr schaut auf den, der now, auf ihn schaut. Now go back to Colossians 3 and we'll close. So, schließen wir jetzt ab mit Kolosser 3. What if you were in the Roman government 2000 years ago? Angenommen, du bist jetzt unter dem römischen Reich vor 2000 Jahren. And you were a slave. Und ein Sklave. Is that just? Ist das gerecht? Ja, it's just. Ja. Why? Warum? Because you were taken prisoner and given the choice, maybe. Du warst ein Gefangener und man gab dir, du konntest wählen. We have conquered your land, wir haben dein Land erobert. Just like you did to ours 100 years ago. So wie du uns erobert hast vor 100 Jahren. You want to die? Willst du sterben? You want to be a slave. Oder ein Sklave sein? I think we'll leave you a slave. Wir lassen dich als Sklave that's am Leben. Fair, huh? Das ist doch fair, oder? Fair? Okay, I'll be a slave. I'll be a slave. Ja, ja, ich werde ein Sklave sein. Comes back as a slave. Kommt als Sklave. So I am now a Christian. Ich bin jetzt ein Christ. And I'm living in Rome, but I got money. Lebe in Rom, hab Geld. And I think, okay, denke mir, I'm going to buy a couple of these slaves. Ich kaufe jetzt ein paar dieser Sklaven. And I buy one, two, three, a whole family. Ich kaufe eine ganze Familie frei. What would be fair to them? Was wäre fair für sie? Would be fair. Was wäre fair? I think something fair would be like this. Fair wäre zum Beispiel das. Look, I paid this much for you. Ich habe so viel für euch bezahlt. Maybe I don't have a lot of money, but I paid this much for you. Ich habe so viel für euch bezahlt. Vielleicht habe ich gar nicht so viel Geld. I want to pay you a fair wage. Ich möchte euch einen guten Lohn geben. As a slave. Als Sklaven. And you will pay me back. Und ihr zahlt mir zurück. And work for me. Und arbeitet für so mich. So that we have a fair situation. Dass wir eine faire Situation haben. Because I don't believe in slaves. Ich glaube nicht an Sklaverei. I want to get you out of that. Doch will ich dich davon but frei I don't haben. Really have the money. Ich habe das Geld aber nicht so wirklich. Let's work out something fair. Machen wir jetzt was an right. Fairen Deal. Right? It's just and it's fair. Gerecht und fair. Now look at this here in Colossians 3, 22. Slaves, in all things obey those who are your masters on earth. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen. Why? It's just. Weil es gerecht ist. Not with external service, as those who merely please men. Nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen. But with sincerity of heart, fearing the Lord. Sondern in Reinheit des Herzens, Gottes fürchtend. Why? Because it's fair. Weil es fair ist. Whatever you do, do heartily Or do your work heartily as for the Lord rather than for men. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für and Menschen. Here's the God factor. Hier kommt der Gottfaktor. Verse 24. Knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. Da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet. It is the Lord Christ whom you serve. Es ist der Herr Christus, dem ihr dient. Wow. For he who does wrong will receive the consequences of the wrong which he has done. Wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrechtes getan hat. And that without partiality. Und das ohne Ansehen der Person. Masters, grant your slaves justice and fairness. Ihr Herren, gewährt euren Knechten das, was recht und billig ist. Knowing that you too have a master in heaven. Da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. So I'm in a situation. Ich bin in einer Situation. I'm convinced it's not fair. Ich bin überzeugt, dass es nicht fair ist. Not fair. It's just, but it's not fair. Es ist gerecht, aber es ist nicht fair. I have options. I can step out. Ich kann das umgehen. Based on formal authority, I have the right to. Nämlich auf formelle Autorität mich stützen. And that's your right. Ich kann mein Recht erzwingen. And maybe that's what God says. Just step out. Vielleicht will das manchmal sogar Gott haben. Oder God may call me to exercise moral authority. Gott beruft mich dazu, moralische Autorität auszuüben. Ethical authority. Die ethische Autorität. In der Situation. And though I believe I'm being unfairly treated. Und obwohl ich mich unfair behandelt wähne, I will not grasp fairness or hold on to fairness as something to be grasped. Werde ich nicht auf die Fairness beharren, bestehen. Right, knowing that the Lord will straighten everything out and more. Da ich ja weiß, dass einmal der Herr alles gerade macht und sogar mehr als gerade. So I think this person is unfair. Ich glaube, dieser Mensch ist unfair. I think that they're really pushing the justice thing, you know? Ich glaube, da wird die Gerechtigkeit ein bisschen überstrapaziert. Protecting their rights. Ich glaube, da tut jemand sein Recht. But in their little heart, they're not being fair. Aber in ihrem Herzen sind sie unfair. And they stand behind justice. Und sie sind hinter der Mauer des Gesetzes. Why would I want to lose? Why would I want to lose? I was going to say something else. Why would I want to lose my freedom with God? Warum möchte ich meine Freiheit mit Gott aufs Spiel setzen? Over an issue of something about fairness. Über eine Fairness-Angelegenheit. When God will reward me. Wenn Gott mich beebelohnen wird. Watch what could happen and we'll close. Pass auf, was passieren wird und dann schließen wir. They are unfair, and God knows it. I know it. Der ist unfair, really Gott weiß es, ich weiß es. Und all right, here's the possibilities. Hier ist eine Möglichkeit. I say, God, I serve you. Gott, ich diene dir. This means nothing to me. Für mich ist das mir macht es nicht so viel aus. Der ist in deiner Hand. I will follow you. I will be the servant of all. Ich folge dir als der Diener aller. I trust you. Ich vertraue dir. For my reward. Für meine Belohnung. I don't live in reaction to them. Ich lebe nicht in Reaktion zu dem. A few things can happen. Es können folgende Dinge passieren. My life can convict them. Mein Leben kann sie überführen. And encourage them. Überzeugen. To follow. Ermutigen, suddenly, mir nachzufolgen. I am a leader. Jetzt werde ich zum Führer. I'm a leader. Führer. Because leaders function from ethical authority. Weil Führer, die funktionieren nämlich durch ethische Autorität. Not from a position. Sondern nicht von ihrer Position, right? But from her, the spirit. Sondern geistig. Or number two, oder zweitens. They stay in their little box. Die bleiben in ihrer Schachtel. And God chastens them. Gott züchtigt by den oder removing die, them. Indem er den ein oder sie entfernt. Number two, zweitens. Or they just stay there and go nowhere. Oder er sie stagnierend. With God. Nirgendwohin and mit Gott. I am now in a process. Aber ich bin in einem weiteren Prozess. Trusting God for my reward. Vertraue Gott für meine Belohnung. Here it is again, verse 23. Vers 23. Whatever you do, do your work heartily as for the Lord. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn. Rather than for men. Und nicht für Menschen. Knowing that from the Lord you will receive the reward. Da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn den Lohn empfangen werdet. The God factor der Gottfaktor makes things more than fair. Macht Dinge mehr als fair. You want to cheat me on $10? Du willst mich um $10 belegen? I know you're cheating me. Ich weiß, dass du mich übervorteilst. Ich kann das durchschauen. And you're crying out justice. Und du schreist nach Gerechtigkeit. But you're crying out justice and you absolutely know this is not fair. Und du weißt, dass es nicht fair ist. But you're looking at me and you're staring me down. Aber du schaust mir ins Gesicht. And your confession is justice. Aber du beharrst, dass das dein Recht ist. Good, keep your $10. Gut, halt deine $10. I don't need your $10. I live unto the Lord. Ich gebe es zu dem Herrn. And you will not cause me to live in a reaction to you. Und du kannst mich dann so nicht verführen, gegen dich zu reagieren. I will live unto the Lord. Sondern ich lebe vom Herrn friedlich and, weiter. And God will reward me. Und Gott wird mich belohnen. For doing this. Für diese Lebensweise. I will not grab fairness. Und ich werde nicht auf Fairness beharren. Und auf Fairness mich berufen. To be grasped. Ich werde nicht darauf bestehen auf die Fairness. Because my fairness is with God. Weil meine Fairness ist mit Gott. Now what happens? I'll just give one more illustration. Eine Illustration noch. Here's the son of a mother who has two brothers. Hier ist der Sohn einer Mutter, der hat zwei Brüder. And these two brothers don't really care about this mother. Diese zwei Brüder kümmern sich nicht sehr they um die Mutter. Her their whole life, basically. Das brauchen sie das ganze Leben. One of the sons, einer der Söhne, has helped this mother his whole life. Hat aber sein ganzes Leben dieser Mutter geholfen. And when the mother's husband died, als dann der Ehemann von dieser Mutter starb, this son came from afar off and helped this mother. Kam der Sohn von ferne und half der Mutter. 2-3-400 hours of his time. Vielleicht 2-3-400 Stunden. 2-3,000 hours of his time. Vielleicht 2-3,000 Stunden. Up to 4,000 hours of his time. 4,000 Stunden von seiner Zeit. Now the mother's writing her will. Die Mutter schreibt das Testament. And she says, und sagt, I want to give this house to you. Ich will dir das Haus geben. And the brothers cry, und die Brüder schreien, unfair. Das ist nicht fair. Is it just? Ist es gerecht? It's just. Ja. Is it fair? Ist es fair? It is also fair. Ja. Es ist fair. It is also fair. Es ist fair. I had to think this through with somebody. Man muss es mit jemandem nochmal durchdenken. Because a son, a brother has to live with two other brothers. Ein Bruder muss mit zwei anderen Brüdern auskommen. And justice doesn't always have the best result. Bei Gerechtigkeit schaut nicht immer das Beste heraus. But when you calculate everything, wenn man alles berechnet, all those hours, all diese Stunden, and the equity produced, und die Gleichheit, die dadurch entstanden ist, and you lay it on the table, und man legt's auf den Tisch, it is not only just, ist es nicht nur gerecht, but it is fair, sondern fair. And this is how we can see many situations. Und so sehen wir viele Situationen. And we'll just close with this. Schließen wir jetzt damit. As a human being or a Christian, als Menschen, als Christen, I want to live, möchte ich leben, so that things are just, dass Dinge gerecht sind, and fair, und fair, and fair, und fair. And many people hide behind justice. Leider verstecken sich die meisten oder viele Leute hinter der Gerechtigkeit. But God looks at the fairness. Hinter dem Gesetz, aber Gott schaut auf die Fairness. And that's important. Und das ist wichtig. I want to be fair. Ich will fair sein. I don't want to be a selfish person. Ich will keine selbstsüchtige Person sein. I want to be thinking for that person. Sondern ich will auch an diese Person But denken. But what if they take advantage of me? Und was ist, wenn das ausgenutzt wird? Then it's the other way around, right? Dann ist es halt umgekehrt. Then I have to get my fairness from God. Dann suche ich meine Fairness bei Gott. Amen. Amen. It's a good thought, right, isn't it? Guter Gedanke. I want to be fair. Ich möchte fair sein. And if it's not fair, und wenn es nicht fair then ist, live unto God and trust him. Dann leb zu Gott hin und vertraue and ihm. He will not only equalize the thing, er wird das Ganze nicht nur kompensieren, but he will reward you for it. Sondern dafür belohnen. And God will say, und Gott wird sagen, that's fair. Das ist fair. Why did they get all that? Warum hat der das alles bekommen? I only stole $10 from them. Ich habe ihm nur $10 habe ich ihm geklaut. Well, you know what? Weißt du was? I'm giving them 1,000 for it. Ich gebe ihm dafür 1,000 zurück. And I think that's fair. Und das ist fair. That's how God thinks. So denkt Gott. Isn't that amazing? Ist nicht schön? When God counts fairness, wenn Gott Fairness berechnet, it's really good. Das ist dann wirklich überfair. So let's pray. Father in heaven, we thank you today. Vater im Himmel, wir danken that dir. Amongst all the situations we face, dass in der Mitte, dass alle Situationen, mit denen wir konfrontiert all sind, the relationships, all die Beziehungen, and situations that may appear fair or unfair, und Situationen, die fair oder unfair vorkommen, we have freedom, haben wir Freiheit, because you are the great equalizer, weil du bist der große Ausgleich, and we can live unto you, und wir können zu dir hinleben, in peace. In security, in Frieden und Sicherheit, and trust you, und dir vertrauen, for our reward, für unsere Belohnung, in Jesus' name, in Jesu Namen, Amen, Amen. Amen.